Ja, es ist schön, wieder da zu sein. It's great to be here back. Ja, nach 1,5 Jahren. After 1.5 years. Ja, ihr habt's gefehlt, ihr habt's gefehlt. Yeah, I miss you. Also ich studiere jetzt am Hillsong College, wie ihr gerade gesehen habt. As you've seen, like I'm studying at Hillsong College. Und das ist eben so eine biblische Ausbildung. It's a biblical education, biblical training. Aber auch sehr praktisch und leadership bezogen. But also with a very practical application. Und Leiterschaft. In terms of leadership. Genau, und wie im Video gesehen habt, also macht man eben ganz praktische Sachen. And as you have seen in the video, sometimes we do like very practical things. Und ich bin auch als Jugendleiter tätig. I'm also like a youth leader over there. Und helfe eben junge Menschen Gott zu finden. And my ministry is also to help young people to find God. Und das ist echt wild dort, wie ihr gesehen habt. We do wild stuff, as you've seen. It's genau. Crazy. Und zur Gemeinde selber sind 5.000 Leute, der eine Campus. To speak a little bit about the church, it's about 5.000 people on this campus. Das ist echt riesig. And it's really like a huge church. Aber die machen das super, wie sie die Leute connecten. It's really like a wonderful thing to see, like how they connect the people. Und die Gemeinde hat Campuses auf der ganzen Welt. And also they have like campuses all around the world from Hillsong. Die letzten 2 Alben waren Nummer 1 auf iTunes von Hillsong United. The last CDs they made were number 1 on iTunes. Ja, und es ist einfach eine voll einflussreiche Church. So it's like a very influential church worldwide. Ich bin eben sehr dankbar, dort zu sein. And so I'm very grateful to be there. Und ich persönlich habe mir ein paar Sachen mitgenommen. Personally, I could receive some things for myself, which I took into my life. Die ich gerne mit euch sharen möchte. And these are things I would like to share with you. Also, die ich gerne mit euch teilen möchte. Ja, things I would like to share with you. Sorry. Genau, was mich einfach beeindruckt, ist einfach, dass alle Leute dort voll das Herz haben für Gemeinde, Gottes Haus. What I'm really impressed with is that everybody has like really like a heart for God's house. Der Brian Houston ist der Senior Pastor. Brian Houston is the Senior Pastor. Und hat die Gemeinde auf dem einen Prinzip gegründet. And he founded this church on a very principle I would like to share with you. Dass es eben nicht darum geht, wie begabt oder wie talentiert du bist. The main principle is not that you look for how talented or how gifted you are. Sondern einfach, dass du einfach treu und konsistent mit dem bist, was Gott in deine Hand gibt. But much more important is like how you walk faithful and consistent with what God has given you. Und das segnet Gott. And that's what God is blessing. Und das merkt man einfach voll. And you can see it really. Und das hat mich einfach voll überrascht und getroffen. And it really, really surprised me. In some way it also hit me. Weil es einfach so eine berühmte Gemeinde ist und du dir denkst, das sind nur die Superstars oder irgendwie. I thought like, wow, that's such a famous church and they must be all superstars. Und mir wurde auch wieder bewusst, wie wichtig es ist, einfach Respekt zu haben für seine Leiter. And I also was very much reminded always, like how important it is to have respect to your leadership. Weil das ist echt keine einfache Aufgabe. And it's not an easy task to do leadership. Und wenn ich mir jetzt Hillsong anschaue, mit nach 25 Jahren 5.000 Leuten, zum Beispiel am Hinz Campus. And if I watch Hillsong with 5.000 people after 25 years at this special campus over there. Und wenn ich mir jetzt die CEG anschaue nach 25 Jahren und unseren super 400 Leuten oder so. And if I look at CIG with 400 people after 25 years. Gibt's einfach voll den Unterschied natürlich. There's like a difference, obviously. Aber es geht auch darum, dass sie nennen jetzt Europa das Begräbnis, Funeral Ding der Missionare. And very often like Europe is called like the graveyard of missionaries. Genau. Und es ist echt einfach nicht einfach, den Glauben hier zu verbreiten. And it's not so easy to share your faith in this region. Und Sachen zu verändern. And also to change like society and its culture. Und Statistiken sagen eben, dass von 10 Leuten, die zum Beispiel eine biblische Ausbildung abschließen und im Vollzeitdienst sind. And if you look at statistics, you can see that from 10 people who graduate from Bible school or from a theological training, da bleiben zum Beispiel 10 Jahre später 2 übrig, die wirklich das tun. After 10 years, only like 2 people remain who are still in ministry. Weil das ist einfach, man erwartet extrem viel von einem Leiter eben. Because like so much is expected from a leader. Was auch gut ist. And in a sense, it's good. Aber es sind auch nicht perfekte Menschen. But they are human beings, and so they are not perfect. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich mich eben mit ein paar aus der Leiterschaft getroffen. When I came back, I met some of the leaders here. Und ich habe einfach nur Danke sagen müssen. And I just came and said like, thank you, und please, einfach, I'm so grateful, thank you, thank you. Respekt, weil es ist nicht einfach. We need to show honor and respect because it's not so easy. Genau, also das nehme ich mir echt mit und dann merkt man das auch, also die funktionieren genauso dort. And that's what I can see, like they function the same way like here. Und das segnet Gott. And that's what God is blessing. Und ja, und diese ganze Reise war für mich überhaupt ein Sprung ins kalte Wasser. This whole trip, this whole adventure was like a jumping into the water. Weil ich bin ja hingegangen und ich habe gerade mal für ein paar Monate Geld gehabt. I just went there and only had like for some months my income. Und Gott hat mir echt gesagt, du machst die Bibel schon, ich werde dich supporten, helfen. And God spoke to me, said like, I want you to do Bible school and I will be the one who's supporting you. Und letztes Jahr hatte ich die Chance, ich konnte für ein Jahr bei einer Familie mitleben. And last year I had this opportunity to live with a family privately. Und jetzt war ich eben 2 Monate in Europa. And so for 2 months I've been in Europe. Genau, und ich war quasi homeless, also obdachlos. And in a sense I was homeless, like I didn't have like a continual place to stay. Nächste Woche geht die Schule los und mir haben 2000 Euro gefehlt. And next week, like the school is starting again, and again, like 2,000 euro were missing. Genau, aber Gott ist eben letzte Woche voll durchgekommen. But God really like broke through, and so I can handle it. Ich habe eine E-Mail gekriegt, einfach, dass ich wo leben kann, wenn ich zurückkomme in Australien. I received an email with a place which was offered to me in Australia. Und das ganze Geld ist irgendwie zusammengekommen. And also the money. It just came together. Genau, und einfach als Ermutigung. Ich weiß auch nicht, wo ihr heute im Glauben steht und was eure Ziele und Träume sind, aber es ist nichts unmöglich für Gott. I would like to give this to you as an encouragement. I don't know where you stand in your faith and in your hopes and dreams, but let it be an encouragement to you. Nothing is impossible with God. Und die Gemeinde, ich meine, was da los ist, das ist hier auch möglich. And I just want to say that, like whatever is possible over there is also possible here. Und wir sind echt schon auf einem guten Weg. And we are already on a wonderful way. Und ich möchte einfach noch den einen Vers mitgeben. And also want like to share like one verse with you. Psalm 92, 14 bis 15. It's Psalm 92, verses 14 and 15. Denn sie sind im Haus des Herrn gepflanzt und blühen in den Vorhöfen unseren Gottes. Noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grün und lebendig bleiben. For those who are planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. And also if they are old, they will still bring fruit and will be green and will be very much alive. Genau, also Gott sagt, weißt, investier in mein Haus und ich segne das. And God says like, if you invest in my house, I will bless it. Sei treu und konsistent. Just be faithful and consistent. Und du wirst sehen, im hohen Alter wirst du grün sein noch. And you will see like even in an old age you will be green. Und es braucht eben hier ein bisschen mehr Zeit. And sometimes takes a little bit more time. Also okay, irgendwann kommt unsere Erweckung voll. Yeah, so just believe, like a revival will happen. Ja, naja, das war's auch schon. Ich danke echt einfach für eure Gebete und Unterstützung. Yeah, that's it for me and thank you for your support and your prayers. Ich fliege am Dienstag wieder. On Tuesday I will fly back to Australia. Und kann eben weiter studieren. And then I can continue to study. Und dann schauen wir einfach weiter, wie Gott mich führt. And then we will see how God will lead me. Nee, danke. Yeah, thank you. Thank you, Nastassja. Ah. Dankeschön an die Nastassja. Now I have not much time to introduce our speaker of today. Ich habe nicht viel Zeit, jetzt den Sprecher heute Abend vorzustellen. I just want to pray that the Lord is blessing you. Aber ich möchte einfach beten, dass der Herr dich segnet. And his wisdom is flowing through your mouth. Und dass göttliche Weisheit einfach durch seinen Mund strömt. Amen. How's everybody doing tonight? Wie geht's euch allen heute Abend? That's Nastassja, I'm honestly jealous a little bit. Nastassja, also ich bin ein bisschen eifersüchtig auf das, was du erlebst. Looks like you're having a lot of fun over there. Es schaut so aus, als wenn du eine Menge Spaß hast. I would give my left leg to join you. Aber ich würde mein linkes Bein dafür geben, dass da einfach mit sein könnte. Nastasia and I are actually we haven't been in touch so much lately, but we're old friends. Letzte Zeit haben wir nicht so viel Kontakt gehabt, aber wir sind sehr gute Freunde. We actually started NG together along with Izzy and a few others here in the wir church. Wir haben gemeinsam Next Generation gestartet mit der EC und ein paar anderen Leuten. And NG is we're a group that meets every other week with Pastor Rob. Next Generation ist eine Gruppe, die sich so jede zweite Woche mit Pastor Rob zusammen trifft. And that's where we're really getting trained, and Pastor Rob's really pouring out his life into us to equip us for our daily walk. Das ist einfach, wo wir trainiert, wo wir ausgebildet werden, wo Pastor Rob einfach sein Leben uns hineingießt, damit wir für unseren Wandel mit Gott ausgerüstet sind. And it's where we learn to develop our relationship with our Father. Und da lernen wir auch, unsere Beziehung mit unserem Vater einfach zu entwickeln. And that's what I want to talk to you tonight about, is our relationship with our Heavenly Father. Und darüber wollen wir heute Abend mit euch sprechen, einfach unsere Beziehung mit dem Vater. And our part as individuals and our part as a church. Unser Teil als einzelne Person, auch unser Teil als Gemeinde. And our part to bring people into a relationship with the Father or to invite them. Und auch unser Teil, dass es darum geht, einfach eine Beziehung zu haben und wie wir Leute in diese Beziehung mit dem Vater einladen können. You see, because it's not just a one-time decision and then you go on with the rest of your life. It's really a relationship. Es ist nicht eine einmalige Entscheidung, wo du dann einfach dann losgehst, dein eigenes Leben weiterlebst, sondern es ist wirklich eine Beziehung, um die es da geht. So I want you to focus on that word tonight, relationship. Und so möchte ich einfach, dass ihr euch konzentriert und ausrichtet auf diesen Begriff Beziehung. And we as a church, we have a mission statement or a goal as a church. Wir als Gemeinde haben da ein Ziel und auch ein Leitbild. And what is it? It is to bring as many people as possible, both locally and globally, into a living relationship with Jesus Christ. Was ist unser Auftrag? Wir wollen einfach so viele Menschen wie möglich in eine lebendige Beziehung bringen mit Christus, und zwar das vor Ort und genauso auch weltweit. Into a relationship with Jesus Christ. In eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus. Because no man can come to the Father except through Christ. Denn niemand kann ja zum Vater kommen, es sei denn durch Christus. And you know, Jesus is our brother. Jesus, er ist unser Bruder. And he is the way to the Father. Und er ist der Weg zum Vater. And you know, all too often when we're trying to talk to people about God and trying to bring them to that point where they have a relationship with God, we're just interested in giving them the quick version. Und es geschieht gar zu oft, wenn wir versuchen, Menschen einfach hineinzubringen in diese Beziehung mit Gott, dann geschieht es irgendwie, als wenn wir nur diese schnelle Version da durchspielen. So we have a track and it has some scripture on it and we have it in our pocket. Und vielleicht haben wir so ein Traktat mit ein paar Schriftstellen drauf und wir tragen das so in der Tasche. And we see the person we want to give it to, and wir wollen es der Person geben. We take it out and we look at it. Wir schauen es an. And we hand it to them. Und wir übergeben es ihnen. And we said, that's for you. Das ist für dich. And they look at it and it says, you're special. Schauen es an und denken so, ja, ich bin etwas Besonderes, einzigartig. And they think, I'm not that special. He couldn't even stay and talk to me. Also so besonders kann nicht sein. Du konntest nicht mehr bleiben, um mit mir zu reden. And we go home and we say, yeah, I evangelized today. Aber wir gehen nach Hause und sagen, ja, ich habe heute evangelisiert. That person probably got saved. Die Person, die muss einfach gerettet worden sein. Yep, going to heaven. Ja, ha, die geht zum Himmel. And I really want us to focus as a church to fulfill our mission statement. Und ich möchte wirklich, dass wir als Gemeinde unseren Auftrag erfüllen. I want us to be creative and I want us to use discernment and I want us to try and bring people into a relationship with Jesus. Ich möchte, dass wir kreativ sind und dass wir dabei auch Unterscheidungsvermögen haben und dann wirklich Menschen in eine lebendige Beziehung, eine bleibende Beziehung mit Jesus bringen. So that we may have a relationship with our Father. Genauso wie wir auch eine Beziehung mit unserem Vater haben können. And our Father, he's very, very, very, very, very relational. Und unser Vater, unser himmlischer Vater, ist einfach ein Gott der Beziehung. If you think today that he's not interested in your little life, the little details and decisions of your life, you're wrong. Wenn du denkst, dass Gott nicht an deinem Leben, dieses kleine Leben mit all diesen Details, nicht interessiert wäre, dann liegst du einfach verkehrt. His greatest desire is to have an intimate, personal relationship with you. Dein größter Wunsch ist einfach, dass er eine innige Beziehung mit dir hat. Let's read Psalm 139. Lesen wir mal Psalm 139. Lord, you have searched me and known me. You know when I sit down and you know when I stand up. You understand my thoughts from far away. You observe my travels and rest. You are aware of all my ways. Before a word is on my tongue, you know all about it, Lord. You have encircled me. You have placed your hand on me. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern, mein Wandeln und mein Liegen. Du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. How cool is that? I mean, God's so interested. He knows what we're going to say before we say it. He knows what we're thinking. He knows when we're going to stand and when we're going to sit. Wow, wenn man drüber nachdenkt praktisch. Er weiß bereits, was er sagen wird, bevor wir es ausgesprochen haben. Er weiß, wo wir gehen, wo wir stehen, wo wir liegen. He is a very relational God. Er ist einfach ganz und gar ein Gott der Beziehung. And you know, from my life, I had an experience recently where I tried to bring someone into a relationship with God. Und aus meinem Leben kann ich einfach sagen, ich habe versucht, jemanden hineinzubringen in eine Beziehung mit Gott. I have this friend at work, and you know, he's married but separated. Ich habe da einen Bekannten, einen Freund bei der Arbeit. Er ist verheiratet, aber sie leben getrennt. He's got a girlfriend who just got pregnant with his baby. Eine Freundin, gerade schwanger geworden mit einem Baby. But he doesn't like that girlfriend. He has another girlfriend. Aber eigentlich mag er sie nicht so sehr und hat eine andere Freundin. And he, you know, he came to me and he was totally broken. And he said, what do I do? Und er kam zu mir, er war völlig gebrochen darüber, sagt, was soll ich jetzt machen? And I said, you know I can tell you what you need to make the wrongs in your life right. Ich weiß es. Ich weiß, was du tun musst, damit die Dinge, die einfach verkehrt gelaufen sind, wieder richtig gestellt werden können. I can tell you need Jesus, you need to repent, you need to focus on him, you need to make him part of your life. Ich weiß, du musst einfach umkehren, bereuen und ihm einfach zum Fokus, zum Mittelpunkt deines Lebens machen. You need a relationship with your father. Du brauchst diese Beziehung mit dem himmlischen Vater. And he came to tears and I looked at him and I knew that I could persuade him to say the prayer. Und Tränen kamen seine Augen, seine Wangen hinab. Und ich habe gewusst, praktisch, ich könnte jetzt einfach ihn überzeugen, dass er ein Übergabegebet spricht. But I got this feeling like I was making a sale or something. Aber ich hatte das Gefühl gehabt, als wäre das fast so, als wenn ich ihm etwas verkaufen möchte. And we're not making a sale. Aber wir verkaufen nichts. And I said to him, you know what, I can tell you right now, but you got to make the decision. Ich habe ihm einfach gesagt, weißt du, ich könnte es dir jetzt so sagen, mich da überzeugen. Aber eigentlich ist es deine Entscheidung. If you don't mean it, it's worthless. Wenn du es nicht selbst meinst, so, dann ist es wertlos. There's a cost to being a disciple of Christ. Das hat auch Kosten, wenn man ein echter Jünger Jesu werden möchte. He said, I'm not ready. Und er sagt einfach nur, stimmt, ich bin noch nicht ganz bereit. And I said, that's fine, but think about it. You know, that's what you need, and go home, and you can do it alone. Just speak the words out. There's power. Just speak it out when you're ready. Und ich sagte ihm, das ist okay. Geh mal nach Hause und nimm dir Zeit. Und wenn du dann so weit bist, dann spreche einfach diese Worte selbst aus. Sie haben so viel Kraft. Dann, wenn du einfach bereit bist im Herzen. And that's what we're here on earth to do, is to bring people into a relationship with the Father. It's the Great Commission. Und deswegen sind wir hier auf der Erde, einfach Menschen in eine lebendige Beziehung mit dem Vater zu bringen. Es ist der große Sendungsauftrag. Go into all the world and make disciples. Geht hin in alle Welt und macht sie zu Jüngern. Matthew 28:18 says, Matthäus 28, Vers 18, all authority in heaven and earth has been given to us. Go therefore and make disciples. Alle Autorität im Himmel und auf Erden ist mir gegeben. Geht hin und macht sie zu Jüngern. Acts 2 says they devoted themselves to the teaching and fellowship. Apostelgeschichte 2 heißt es, sie hatten sich hingegeben einfach der Lehre der Apostel. We have the authority. We have the authority to go and make disciples. Wir haben die Autorität einfach loszugehen und Jünger zu machen. And it takes devotion. Es braucht aber wirkliche Hingabe. Let's take a look at Luke 14. Schauen wir uns einmal Lukas Kapitel 14 an. Verse 27. Vers 27. And whosoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. Suppose one of you wants to build a tower. Won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? For if you lay the foundation and are not able to finish it, everyone who sees it will make fun of you, saying, this person began to build a house but wasn't able to finish. In the same way, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciples. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt ihn nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Three things to notice in that passage. One, we need to carry our cross daily. We need to take up our cross. That means we need to give up our old way and be dedicated, renew our commitment to the Father every day. Drei Dinge gibt's da. Der erste Punkt ist, wir müssen unser Kreuz einfach jeden Tag auf uns nehmen. Das heißt, wir müssen das alte Leben loslassen und ihn einfach ergreifen und ihm ganz hingegeben sein, jeden Tag. Second thing is, there's a cost and we need to first estimate that cost. Das zweite ist, da gibt es Kosten und wir müssen zunächst einmal diese Kosten abschätzen. And the third thing is, what is it going to cost us? Und das dritte ist, was ist das, was es uns kosten wird? Everything. Und da steht es ganz klar, alles. You need to give up everything to be his disciple. Ihr müsst einfach alles loslassen, um sein Jünger werden zu können. You know, God desires a very personal, intimate relationship with us, like a father and a child. Gott sehnt sich nach einer ganz innigen, persönlichen Beziehung mit uns, wie Vater zum Sohn. And that relationship starts when you decide to be a disciple. Our disciple is a student, you know, a student of God, someone who dedicates themselves to learn about God and to walk in his ways. Und Jüngerschaft beginnt, wenn wir anfangen, einfach wirklich ein Student Gottes zu sein, jemand, der Gott studiert, wenn wir anfangen, einfach in seinen Wegen zu wandeln. If you're a believer tonight, think back when you first became a believer. Denkt einmal zurück, wenn ihr gläubig seid. Was war der Moment, wie war das, als ihr zunächst angefangen habt zu glauben? Remember when you learned about his grace and that you didn't need to feel guilty anymore and that you were his child. Erinnert euch daran, wie ihr das erste Mal von seiner Gnade gehört habt und euch dann nicht mehr schuldig fühlen musstet und ihr einfach gewusst habt, jetzt seid ihr sein Kind. He's very intimate, he's very personal, he loves us. Er ist sehr, sehr innig einfach uns gegenüber. Er liebt uns, er ist persönlich. You know, when Christ walked on the earth, he gave us instruction how to have a relationship with our Father. Als Christus hier auf der Erde war, hat er uns genaue Anweisungen gegeben, wie man diese persönliche Beziehung mit dem Vater einfach führen kann. In Luke 11:1 it says, this is how you should pray. In Lukas Kapitel 11, Vers 1, da steht geschrieben, wie man beten soll. And this is Christ talking. Und da spricht der Christus. Father, Father, may your name be honored. May your kingdom come soon. Give us our food day by day and forgive our sins, just as we forgive those who have sinned against us. And don't let us yield to temptation. Vater, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Unser nötiges Brot gib uns täglich. Und vergib uns unsere Sünden. Denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung. And that's the Lord's Prayer. That's Christ's instruction to us how to pray to our Father. Und das ist das Gebet des Herrn. Das ist seine Anweisung, wie wir zu meinem Vater beten sollen. And that word that Luke uses is, it's very intimate. It's the equivalent of in English daddy or in German Papa. Und das Wort, was hier in Lukas steht, was Jesus verwendet, als ein sehr inniges Wort, ist eigentlich wie ein Kosename, Papa. And that's how we need to think, and that's how we need to relate to our Father. He loves us like a father loves a son. Und so müssen wir einfach denken und so müssen wir auch die Beziehung zu ihm führen, einfach eine Beziehung vom Vater zum Sohn. And as you guys know, we just had a baby. Und wie ihr wisst, wir haben gerade ein Baby. And I start to understand now what it's like to love a child. Und so beginne ich langsam zu verstehen, wie das ist, da ein kleines Kind zu sein. And I start to understand a father's love. Oh, nicht zu sein, zu lieben. Okay, ein kleines Kind zu lieben. Sorry. And I start to understand what it is to have father's love for a child. Und ich habe angefangen zu verstehen, was es bedeutet, einfach des Vaters Liebe zu haben für ein Kind. And I love that little guy so much. Und ich liebe einfach den Kleinen so sehr. I would do anything for him, you know. Ich würde einfach alles für ihn tun. And there's no limit to what I would do just to make him smile. Und da gibt es einfach keine Grenze für das, was ich tun würde, einfach um ihn einfach nur fröhlich zu machen, ihm zum Lächeln zu bringen. You know, when he wakes up in the morning or when he wakes up from a nap, it's the best time. wenn er aufwacht in der Früh oder wenn er gerade schlafen war, das ist die beste Zeit mit ihm. Because he's like, oh, I'm alone. Oh wait, there's somebody, and then he connects with you. Und liegt er alleine und dann packe ich Schaße. Ah, und dann ist schon die Verbindung da. And so Isabella and I kind of compete who can, you know, get to him first when he wakes up. Also mein kleiner Wettstreit mit Isabella, packe ich, wer zuerst bei ihm ist. And I'm just joking. And macht mir Spaß. You know, the other day we were all having a big dinner together. An einem Tag war es so, wir hatten gemeinsam Abendessen. My family, the Tuma family. Meine Familie, die Tuma Familie. And he was upstairs sleeping. Und er schlief oben. And we had the baby monitor there. Und da war das Babyphone. And I heard him start to cry. Und ich hörte, wie er anfing zu weinen. So immediately I stood up and I ran up the stairs. Und sofort stand ich auf und ich rannte rauf. And I saw him there, he's opening his eyes and I was like, hey buddy! Und ich sah praktisch, wie er seine Augen öffnet und sagte, hey Junge! What's going on, little dude? Was ist los? Blah, blah, blah, blah! I'm making noises. They're not even English words. I'm just trying to make him laugh, you know? Ich habe alle möglichen Geräusche gemacht und nicht mal wirklich englische Worte. And he's smiling and I do it for probably 5 minutes straight. Und er lacht und er lächelt und ich mache so für 5 Minuten. And Izzy walks in the room and turns off the monitor and walks out. Und Izzy kommt rein. And I'm like, oh man. Are you kidding me? Did I just do that? Und Izzy kommt rein und schaltet das Babyphone ab und denkt mir, Mann, was habe ich gerade gemacht? Alle haben zugehört. And you know, I was just so focused on him, I didn't think that everyone downstairs could hear me make an idiot of myself. Ich war einfach so auf ihn fokussiert, dass ich gar nicht bemerkt hatte, dass alle unten da praktisch ihren Spaß haben mit mir. But that's great, I don't care. I mean, it's my relationship with him. Und das ist einfach großartig, mich kümmert es gar nicht, das ist doch meine Beziehung mit ihm. I hope in the future it's going to be a little more content than that. Ich glaube, dass in der Zukunft noch ein bisschen mehr Gehalt da reinkommt. But that's how I can relate to him. Aber so kann ich einfach Beziehung mit ihm erleben. And you know, I love him like a father, and God loves us like a father. Ich liebe ihn wie ein Vater, und Gott liebt uns als solcher Vater. So how do we bring people into a relationship with Christ? Wie können wir also Menschen hinführen in diese lebendige Beziehung mit Christus? Let's think about this very honestly. Und lass uns einmal ganz ehrlich drüber nachdenken. You know, one thing that we do, or one thing that I've done in the past, is I focused a whole year on one person. Etwas, was ich getan habe, so in der Vergangenheit war, dass ich so für ein ganzes Jahr mich auf eine Person ausgerichtet habe und gesagt habe, die ist es. And I prayed for this one person, and I spent time with this one person on a weekly basis. Und ich habe mich auf diese eine Person konzentriert und habe dann immer wöchentlich mit dieser Person Zeit verbracht. And I waited for the divine appointment. Und ich habe dann gewartet auf diesen göttlichen Punkt, der dann da stattfinden sollte. And he came to church one time. Und die Person kam einmal in die Gemeinde. Said, that's great, but I'm not ready. Und sagte, ja, großartig, aber ich bin eigentlich gar nicht bereit dafür. And he never came again. Und die Person kam nie wieder. And I spent one whole year on one person. Und ich habe ein ganzes Jahr verbracht mit dieser Person. Um in sie zu investieren. And I think, you know, we should just start inviting everyone we see. Und ich denke mir einfach, vielleicht ist es besser, wenn wir einfach alle einladen, die wir irgendwo sehen. You know, we don't need to make people commit on the street. Wir müssen nicht die Leute dahin führen, dass wir sie jetzt gleich zu einer Hingabe oder einem Bekenntnis führen, praktisch, wenn wir sie auf der Straße treffen. We don't need to give them even scripture on the street. Und es braucht noch nicht mal notwendigerweise, dass wir ihnen da Schrift geben, wenn wir sie auf der Straße treffen. I mean, we can, if we feel it's the right time. Das können wir schon, wenn wir einfach fühlen, dass es der richtige Moment dafür ist. My point is, let's just throw the seed out there. Aber mein Punkt ist, lass uns einfach die Samen ausstreuen draußen. Let's start to invite everyone. Lass uns einfach beginnen, dass wir jeden einladen. The lady at the bank. Die Frau am Bankschalter. The Tierarzt. Ja, the Veterinarian. The lady at Bila. Die Frau beim Billa. So you go, you get your groceries every day and you notice she has a picture of her sons there. Du bist ja jeden Tag dort und bekommst deine Lebensmittel, aber du siehst, dass dieses kleine Bild praktisch von ihrem Sohn. Hi, I just want to invite you to my church. We have a really cool youth program. Hallo, schau mal, ich möchte Sie einfach einladen bei uns in die Gemeinde. Wir haben einfach ein super Programm für die Jugend. And so we thought we would start to print these cards, you know, that just say, you know, CIG with the times and the website, and they can check it out themselves, but we don't need to enter into discussion with them about what they believe right there in line at Bila. Und wir haben uns einfach gedacht, wir Wir drucken einfach so kleine Karten, wie Visitenkarten, wo wir sie einladen in die Gemeinde und wo sie auch die Gottesdienstzeiten haben. Und da muss nicht unbedingt jetzt einfach ein Vers draufstehen, sondern es geht einfach nur darum, sie einzuladen, dass sie einmal kommen. And we thought about making a cool video invite that you can download on your phone and seeing is believing. Hey, check out my church, you want to come? Ja, und wir schauen auch, dass wir ein Video machen praktisch, was sie sich dann anschauen können, indem wir es downloaden und ihnen dann zeigen. Und schau mal da, das ist unsere Gemeinde, magst du mal sehen. But the point is just to spread the seed. Aber der Punkt besteht darin, dass wir einfach den Samen ausstreuen. To invite as many people as possible. Dass wir viele Menschen wie möglich einfach einladen. And when they get into the church. Und wenn sie dann erst in die Gemeinde kommen. You know, it's really great that we try and focus on the new people. Es ist wirklich großartig, dass wir uns dann auch auf die neuen Leute einfach einstellen und ausrichten. And we never want to leave one new person alone and that we didn't communicate or we didn't talk to. We don't want them to leave without being talked to. Wir wollen das nicht haben, möchte man sagen, dass eine Person hierher kommt und dass sie gar nicht angesprochen wurde. But we don't want to swarm around them like bees, like 5-6 people. Es soll aber auch nicht so sein, dass sie praktisch wie ein Schwarm dann sie einfach umschwirren und sie nicht mehr rauskommen. And tell them which ministries to join. Und vielleicht gleich sagen, okay, an welchen Diensten sie teilhaben sollen. Because they're probably like, I don't want to be in that ministry. Und vielleicht denken sie, naja, eigentlich möchte ich vielleicht nicht so dran dabei mitmachen, genau in diesem Dienst. And then they start to feel guilty if they don't join. Schuldig, wenn sie dann nicht mitmachen. And then they stop coming. Und dann hören sie auf zu kommen. Give them a little space, let them go to the info table and pick their own ministry in their own time. Und gib ihnen einfach ein bisschen Raum, dass sie selber zum Infotisch gehen und dann zur rechten Zeit, wenn es für sie passt, einfach auch sich etwas aussuchen. Our one goal with every visitor should just be to tell them two things. Your Unser father loves you and his grace is more than enough for you. Für jeden, der jetzt kommt, einfach als Besucher, sollte einfach sagen, dein Vater liebt dich und es genügend Gnade bei ihm einfach für dich you know, Leben. Church life is so important. Das Leben in der Gemeinde ist einfach so wichtig. You know, for us, for Isabella and I and my family, it's been a really, really tough couple of weeks. Für Isabella und ich und unsere Familie ist einfach eine sehr schwierige Woche gewesen. As many of you know, my mom has metastasized cancer all through her body. Und wie ihr vielleicht viele von euch wissen, meine Mutter hat Krebs immer wieder gehabt im ganzen Körper. And we were in Shopping City last week and she just collapsed. Und letzte Woche waren wir in der Shopping City und sie ist einfach kollabiert. She got very dizzy and she Plötzlich fell down. Wurde sie schwindelig und dann fiel sie nieder. And I had to carry her out of Shopping City. Und ich musste sie dann raustragen aus der Shopping City. And we took her to the hospital. Wir brachten sie ins Spital. She spent a couple of days there. Er hat dann einige Tage dort zugebracht. Our son just had to have an operation to get this bump cut off his head, which we're not sure what it is yet. Unser Sohn hatte eine Operation und es ging da um eine Beule, die da wegoperiert werden sollte. Wir wissen gar nicht, woran das lag. Hopefully nothing serious. Und wir hoffen, dass es nichts Ernstes war. I have an operation next week. Ich habe selbst eine Operation nächste Woche. And I just felt like the devil is attacking our family, you know. Und ich hatte einfach so den Eindruck, dass der Teufel einfach unsere Familie angreift. And to be honest, I was discouraged. Und um ehrlich zu sein, es hat mich auch entmutigt. But my church was there for me, and they are here. You guys are here for me. Aber meine Gemeinde war einfach da für mich, und so seid auch ihr hier jetzt da für mich. I started to get like 20, 30 emails a day about my mom and about Samuel and that they're praying and SMSs and phone calls and we love you and. Und ich habe so 20, 30 E-Mails und SMS bekommen jeden Tag, einfach als Ermutigung für meine Mutter, aber auch mit der Situation mit meiner eigenen Familie, meinem Sohn. Do you know how good that feels? Wisst ihr, wie gut sich das einfach anfühlt, wie gut das einem bekommt? That you know you have a family who's praying for you. Dass du eine große Familie hast, die hinter dir steht und für dich betet. That can remind you of God's promises. Und dich erinnert an Gottes Verheißungen. That can get you back into a positive thinking. Und dass du einfach zurückfindest in einen positive Gedanken. You know, that's how we can fight the devil, by staying together. Und so können wir dem Teufel einfach widerstehen, indem wir zusammenhalten. And I felt such a unity. Und ich habe einfach so eine Gemeinschaft gespürt, so eine Einheit. And it's so important church life because that's where our relationship with the Father can grow and develop and we can have fellowship with one another. Das Gemeindeleben ist einfach so wichtig, weil wir darin einfach wachsen können, in unserer Gemeinschaft mit dem Vater. It's where we get fed for our week. It's where we get equipped for the week. Und da bekommen wir auch unsere Nahrung für die Woche und da bekommen wir auch die Ausrüstung und Zurüstung für die Woche. My older brother Bill died last week. Mein älterer Bruder Bill starb letzte Woche. And you know, just put that on top of everything else that's been happening. Und das noch oben drauf, zu all dem, was da bereits geschehen ist. And it was horrible, you know. It's my father's first son. Und es ist einfach schrecklich. Es ist der erste Sohn meines Vaters. And you know, I walked into the room. My father was here in Vienna, and I walked into the room, and I was holding my son Samuel. Und mein Vater war ja hier, und ich kam in den Raum hinein, in das Zimmer mit meinem Sohn Samuel. And my father looked at me, and I looked at him. Und mein Vater schaute mich an. Ich schaute ihn an. I just said, "Dad, I'm sorry." Ich sagte nur, Vater, es tut mir leid. And, you know, he didn't have to say it, but I could read his mind. Er brauchte nicht viel sagen. Ich konnte einfach seine Gedanken lesen. He was remembering when he held his son like I was holding mine. Und ich denke, dass sich daran erinnert hat, praktisch wie er seinen Sohn in Armen hielt, so wie ich meinen gerade hielt. You know, my older brother, he had a tough life. Mein älterer Bruder hat einfach ein schwieriges Leben gehabt. He didn't grow up in a Christian home like I had the privilege to. Er wuchs nicht auf in einem christlichen Zuhause, wie ich das Vorrecht hatte dazu. He's in and out of prison his whole life, alcoholic. Er war immer wieder im Gefängnis in seinem Leben. Er war Alkoholiker. And the devil just trapped him. Und der Teufel, der hat einfach ihn nur so verfolgt. And we think that's what happened to him. He got brain cancer because he lived so unhealthy and he died very quickly. Und er hatte einfach Gehirntumor, weil er so ungesund lebte und er ist einfach vorzeitig verstorben. But you know, my life was totally different. I got the privilege to be raised in a Christian school and my parents, they challenged me with the word every day. Mein Leben war einfach ganz anders. Ich bin aufgewachsen in einer christlichen Schule und ich bin jeden Tag einfach mit dem Wort herausgefordert worden von unseren Eltern. Teach the child in the way he should go and he will not depart when he's older. Wie es ja heißt, lehre das Kind praktisch in den Weg, den es gehen soll. Und wenn es dann einmal älter ist, wird es nicht davon abweichen. Even in all my toughest times, my relationship with my father has prevailed. Selbst in den schwierigsten Zeiten hat einfach die Beziehung zu meinem himmlischen Vater standgehalten. But you know, no father should ever watch their son die. Aber kein Vater sollte zuschauen, wie sein Sohn stirbt. My brother said it to my dad. He said, "Hey, Dad, you know, it's not supposed to be like this." Und mein Bruder sagt das zu meinem Vater. So sollte es eigentlich nicht sein. But our father sent his son for us. Aber unser Vater hat seinen Sohn für uns gesandt. And he was beaten. Und er wurde geschlagen. And he was tortured. Gefoltert. And he was crucified. Und schließlich gekreuzigt. So that we may know our Father. Auf dass wir unseren Vater kennenlernen können. So let's really focus that we as a church and we as individuals bring as many people in the short time we have to know our Father. Und lass uns wirklich darauf konzentrieren, dass wir individuell und auch als Gemeinde einfach so viele Menschen wie möglich in diese Beziehung mit unserem himmlischen Vater führen. Locally and globally. Und zwar hier vor Ort, aber auch weltweit. We're under attack in Liberia. Wir sind Angriffen ausgesetzt in Liberia. Like Nastasia said, this is the graveyard of Europe, Vienna. Und auch hier in Wien ist wie ein Friedhof an Missionaren. People are not open here. It's really a challenge. Und Leute sind nicht so offen hier. Und so wird es zu einer Herausforderung. We need to keep asking. Wir müssen einfach weiter, immer wieder fragen und bitten. Keep knocking, like it says in Luke. Und klopfen. The door will open and und die Tür, die wird sich öffnen. The Lord will have his way. Und der Herr wird einfach seinen Weg haben. Amen. Amen. Hey, just real quickly, before I finish, I would like to pray for Martina, whose due date is tomorrow. Und bevor wir abschließen, ich möchte einfach für die Martina beten, deren Schwangerschaft eigentlich morgen enden soll. So if you guys will stand with me, so we can pray that she'll have a healthy delivery. Und wir wollen einfach dafür beten, dass sie einfach die Hilfe hat, dass sie morgen entbinden kann. Dear Heavenly Father, lieber himmlischer Vater, thank you so much for the blessing to have another new young one among us. Vielen, vielen Dank einfach für den Segen, einfach ein weiteres Baby unter uns haben zu können. And we just pray for Dan and Martina. Wir bitten dich für Dan und Martina. For your peace. Für deinen Frieden. And for the whole procedure, that everything will go smoothly. Und dass alles einfach die Entbindung einfach ganz in Ruhe und ohne Komplikationen vonstatten geht. As painless as possible and und so schmerzlos wie möglich. A perfect baby. Und einfach ein perfektes Baby. In Jesus' name. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.